Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2022. Heute der April. April, April, der macht, was er will. Das ist wohl wahr. Ja, es gab viele Dinge, die am 1. April stattgefunden haben. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob ich das nehmen soll. Ja. Aber habe ich nicht. Hast du nicht. Ich habe was genommen vom 7. April. Das ist schön. Ich habe tatsächlich 4 Ereignisse und das erste ist auch am 7. April. Dann würde ich sagen, fängst du mal zur Abwechslung an. Du hast 4 Ereignisse? Ja. Ich wollte schon sagen, ich habe was als Bonus im April genommen. Ja. Das wäre am 25. April, aber... Den habe ich nicht. Nein, es ergab sich mir eine Koinzidenz, die mir auf den ersten Blick klar war, aber ich glaube, die gar nicht so bewusst. Aber ich wollte es dann mitbringen. Aber ich finde, okay, du darfst dann anfangen. Dann würde ich erst mit meinem Bonus einsteigen, weil das hat so ein bisschen was von Bildung. Ja. Wie heißt denn der Ministerpräsident vom Saarland? 2022 im April. Nein, also wie heißt der jetzt? Also jetzt, im Jetzt. Anke Rehlinger. Gut. Ich dachte nur, ich bring's mal mit, weil das ist so für mich dieses, wenn man so mit den Leuten redet, ich glaube, beim Saarland wissen die Leute das jetzt erst recht und das Verrecken nicht, weil der Tobias Hans, der es ja davor war. Ja, das war der mit den Spritpreisen. Genau, der hat so dermaßen Impact gehabt, dass bei dem kleinen lustigen Saarland das keine Sau mehr im Blick hatte. Ja, absolute Mehrheit für die Sozialdemokraten. Ich weiß nicht, wie viele Wahlscheine die dafür manipulieren mussten. Naja, immerhin durften die Grünen da antreten. Im Unterschied zur Bundestagswahl. Ja. Nee, das habe ich nur als Bonus mitgebracht, aber wir fangen mal an. Ja. New York City, Vereinigte Staaten, als Reaktion auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg, setzt die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Mitgliedschaft Russlands im UN-Menschenrechtsrat aus. Ja. Das ist erstaunlich. Ich habe mich dabei was gefragt. Was hast du dich gefragt? Also man hat ja immer dieses Ding, dass man sagt, ja, der Ami war ja in seinen Kriegen auch nicht so ganz fair, der ist ja auch im Irak einmarschiert und ja, rechtfertigt damit quasi so dieses, ja, die Russen dürfen jetzt auch mal einen Krieg führen, müssen ja auch mal ran, was natürlich Bullshit ist, aber ja. Aber umgedreht wird ein Schuh draus, dass wenn du aus diesen Kriegen Konsequenzen ziehst, nämlich dass du sagst, hier, die Vereinten Nationen sagen, okay, UN-Menschenrechtsrat, da könnten vielleicht so Menschenrechtsverletzungen, so Staaten, die das betreiben, raus und entscheiden das bei Russland. Bei Abu Ghraib und Co. hätte man da vielleicht auch so ein bisschen drüber nachdenken können, dass man die USA auch rausnimmt aus dem UN-Menschenrechtsrat? Ich glaube, die USA sind gar nicht Mitglied im UN-Menschenrechtsrat. Sind sie nicht? Nee, der UN-Menschenrechtsrat, das ist das, was ich daran so witzig finde. Der UN-Menschenrechtsrat ist vor allen Dingen eine Gruppierung, in der sich solch integre, lupenreine Demokratien wie Saudi-Arabien wohlfühlen. Du merkst, worauf ich raus möchte? Also man bestraft in dem Fall Russland für Menschenrechte. Ich meine, okay. Wie scheiße musst du sein, wenn selbst Saudi-Arabien nicht mehr mit dir spielen will? Genau, darauf will ich ja raus. Also du nimmst quasi... Ich habe dir deine Pointe weggenommen. Ich dachte eigentlich, die USA sind da auch mit drin. Als lupenreine Demokratie, die Menschenrechte stets achtet, natürlich sind die USA bestimmt Mitglied im UN-Menschenrechtsrat. Sollen wir mal nachschauen. Das können wir machen. Machen wir hier live und in Farbe. Es sind aus... Aus Afrika sind 13 Staaten. Aus Deutschland ist Europa ist wahrscheinlich Belarus Mitglied. Osteuropa ist Russland und die Ukraine. Ach, reizend. Ach, ist das schön. Okay, die Volksrepublik China. Nepal, Pakistan und Usbekistan. Ja, das sind alles Glanzlichter, wo Menschenrechte geachtet werden. Indonesien, Japan, Marshallinseln und Südkorea. Was weißt du über die Marshallinseln? Nur, dass es die bald nicht mehr geben wird. Und ansonsten sind die von den USA, glaube ich, kontrolliert ziemlich. Gut, ich sehe, die USA sind tatsächlich nicht mehr, also aktuell nicht drin. Ja, die USA laufen übrigens über das Ticket Westeuropa und restliche Staaten. Ja, ja, ich weiß, aber ich sehe gerade, die waren zumindest mal so 2009 bis 2022 waren sie drin. 12 bis 15 waren sie drin. Also die waren schon häufiger mal drin und dementsprechend hätte man doch eigentlich auch sagen können, die müsste man jetzt nicht zwingend nominieren, weil die sind ja gerade nicht unbedingt integer, was das angeht. Naja, sie sind halt integerer als... Algerien, Marokko, Tunesien? Also ich sag mal so, es war auch schon die Demokratische Republik Kongo und Angola dabei. Ja, alles Horte der Menschenrechtsachtung. Achso, muss man das lesen? Das wäre so ungefähr, also ich meine, Armenien war jetzt ja auch 2022 drin, Aserbaidschan nicht übrigens. Die waren 2006 bis 2009 dabei. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ey. Also, diesen Spagat musst du echt hinkriegen. Ja. UN Menschenrechtsrat. Ach, da schau her, Kuba ist Mitglied aktuell. Ja. Faszinierend. Und auch so eine lupenreine Demokratie wie Bolivien. Mhm. Ja, ist das traumhaft. Wie gesagt, also wenn die dich schon als Clubmitglied nicht mehr haben wollen, dann weißt auch, welche Stunde dir geschlagen hat. Ja gut, ich meine, jetzt ist ja auch noch, also Deutschland und Holland waren, Deutschland und Niederlande, wie ist das eigentlich? Heißt der Typ eigentlich Tom Holland oder Tom Netherland? Na, er ist Tom Holland, weil er nur aus der Provinz Holland kommt. Ah. Ja, also Deutschland und die Niederlande haben damals Russland irgendwie so rausgekegelt. Frech von diesen Deutschen. Gemeinsam mit der Ukraine so. Ja, alles große Verschwörung. Ja. Ja. Juti, dann hau mal raus. Also ich habe ja, wie gesagt, mit meiner Nummer ja einfach nur darauf hinweisen wollen, dass da, also ich habe zumindest nicht damals irgendwelche Debatten gehört, dass über andere Länder jemals über den UN-Menschenrechtsrat geurteilt wurde. Und es gibt, glaube ich, immer wieder verschiedene Nationen, die auch mal da drin sitzen, wo du auch dir Fragen stellen musst, wie ist da nicht doch mal was Menschenrechtsunwürdiges? Ich meine, Deutschland, warum sitzen die da drin? Ich meine, die haben den Holocaust. Dafür haben sie sich entschuldigt. Das heißt, wenn die Russen sich jetzt für Butscha entschuldigen, dann dürfen sie vielleicht wieder mitspielen. Finde ich legitim, ja. Also so vielleicht noch 5 Minuten auf die stille Treppe und dann wieder mitspielen. Okay. Genau. So, ich habe dir mitgebracht. 7. April Düsseldorf. Ursula Heinen-Esser tritt als NRW-Umweltministerin zurück. 11.4. Berlin. Anne Spiegel tritt als Bundesfamilienministerin zurück. 20.4. Susanne Hennig-Welso tritt als Parteichefin der Linken zurück. 22.4. Roland Wöller muss als sächsischer Innenminister entlassen werden. Ich habe daraus die Regel abgeleitet, dass wenn du es politisch nur willst, wenn du die ersten 2/3 eines Monats überlebt hast, dann musst du nicht mehr zurücktreten. Dann muss man dich schon aus dem Amt entfernen, damit du von der politischen Bühne verschwindest. Ja, aber diese 4 Frauen, die da jetzt zurückgetreten sind... Hast du gerade Roland Wöller als Frau bezeichnet? Na, ich habe ihn als Frau Wöller. Frau Roland Wöller. Ich habe ihn jetzt weiblich gelesen. Lass mich das bitte mal machen hier. Ja. Ja. Gibt es da denn noch weitere Zusammenhänge, warum die zurückgetreten sind? Vielleicht so irgendwie so eine Brücke? Ich meine... Die ersten beiden sind wegen Flut im Ahrtal. Bei den ersten beiden gab es eine Brücke, ja, die ist überspült worden. Genau. Die Henning-Welso... Die ist wegen Sexismus zurückgetreten. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass man Roland Wöller wegen Sexismus zum Rücktritt zwingen musste, weil man Männern mehr durchgehen lässt an Sachen. Aber man könnte diesen Zusammenhang herstellen. Warum ist er denn zurückgetreten? Da gab es so diverse... Unstimmigkeit, eine allgemeine Unfähigkeit der Amtsführung und er wollte das nicht einsehen. Also da gab es tatsächlich keinen konkreten Anlass. Ich habe mich da extra nochmal zu schlau gelesen. Da gab es keinen Rückhalt im Polizeiapparat, vermuckste Strukturreform, CDU-Mitgliedschaft. Könnte das bitte irgendwie so als Tatbestand allgemeine Unfähigkeit der Amtsausübung? Warum ist er zurückgetreten? Allgemeine Unfähigkeit der Amtsausübung. Nein, er ist ja nicht wegen Unfähigkeit zurückgetreten, sondern man musste ihn zurücktreten. Aber wie gesagt, ich glaube, die Regel ist nicht, du musst zurücktreten, wenn du eine Frau bist, sondern die Regel ist, du musst zurücktreten, wenn es vor dem 20. eines Monats ist. Und danach wirst du zurückgetreten. Danach wirst du nur noch zurückgetreten, ja. Das müsste man mal tatsächlich überwachen. Ich habe extra den Rücktritt von Stefan Meyer nicht genommen. Wer ist Stefan Meyer? Genau, deswegen. Das ist eine Frau, die ist in Bayern zurückgetreten. Die war Generalsekretärin. Ah. Das war quasi die Vorgängerin von der Person, über die wir vor einer Weile mal über die Tweets gesprochen haben. Ah, ja, ich erinnere mich. Genau, also im Grunde genau die gleiche unwichtige Person wie jetzt quasi. Mhm. Also, ja. Die Huberin Martin, also es ist jetzt auch eine Frau, weil in hängt ja dran, Mart und Martin. Ja. So. Ich kann dir folgen. Ja. Ich also, bin da voll bei. Ich bin ja der Meinung, gendert man den Martin eigentlich mit Binnenstern oder mit... Wahrscheinlich mit Binnen-I. Oder mit Binnenkreuz. Oder man macht ein Sternchen auf das I. Oder mit Kreuz ist ein Christ. Ja. Das ist verrückt. So. Ja, muss der eigentlich auch dann... Wir müssen das eigentlich an dem beobachten. Wenn der sich aus seinem Amt verabschiedet, vor dem 20., ob er das dann durch Selbstrücktritt macht und wenn es nach einem 20. ist, dass er zurückgetreten wird, oder ob es da noch andere Zusammenhänge gibt. Das könnt ihr mal schauen. Spätestens wenn Frau Professor Dr. Giffey wieder zurücktritt. Naja, die wird ja jetzt erstmal abgewählt. Naja, aber sag ja. Ja. Jutti, ich glaube, damit haben wir den April zusammengefasst und abgerundet. Ja. Wir hatten also Rücktritte und Menschenrechtsverletzungen. Ja. Wie kriegen wir da die Brücke? Die Brücke ist das Ahrtal. Das Ahrtal hat mit den russischen Menschenrechtsverletzungen jetzt gar nicht so viel zu tun. Bestimmt. Bestimmt wohl. Auch im Ahrtal gab es bestimmt auch russische Menschenrechtsverletzungen. Ja, könnte man sagen, man muss auch den UN-Menschenrechtsrat verletzen, wenn man einfach unfähig ist, Menschenrechte. Naja, also ich meine, also Russland musste man ja auch entfernen. Die haben es auch nicht eingesehen, selber zurückzutreten, weil das Ego halt zu groß war. Ja, aber das war Anfang des Monats. Hm. Also hat es doch was mit dem Geschlecht zu tun, möglicherweise. Ja, der, die oder das Russland? Wenn ich mir Wladimir Putin oberkörperfrei so angucke... Der Russland, okay. Der Russland. Genau, wunderbar. Apropos Russland, kennst du die Band Ruskaya? Ja, da klingelt was. Ja, sind aus Wien, also dementsprechend. In diesem Sinne, gute Musikempfehlung. Ruskaya, ach ja, ich bin im Ort. Viel Spaß, das ist so eine Ska-Band, ja. Genau, viel Spaß damit, lasst es euch gut gehen, also Polka-Ska, Ostblock-Ska quasi. Ostblock-Ska. Ja, gut, ist ja Österreich, ist ja Ostblock. Genau, so. Grüße in den Ostblock nach Wien. Genau, wir treten jetzt auch zurück, aber nur von dieser Folge und kommen dann bald wieder in eure Ohren mit dem Mai. Macht's gut. Ja, okay, bye. Tschüss, tschüss. Bussi, Papa. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfs-cd oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.